Und ich bin schuld an dem Verlust vom Paradies. Ich bin schuld, dass die Welt ist so mies. Ich bin schuld an dem Untergang der Titanic. Ich bin schuld an jeder Massenpanik. Ich bin schuld, dass manche sind so fett. Ich bin schuld, denn ich bin Skinhead. Ich bin schuld an Erich Honecker, ich bin schuld an den Toten in der DDR, ich bin schuld an der Krise im Irak, ich bin schuld an Mejucken am Sack, ich bin schuld an Jesus Kreuzigung, ich bin schuld an jeder Nötigung, ich bin schuld an jedem Kapitalist, ich bin schuld, denn ich bin Nationalist! Ich bin schuld an den Fehlern der Union. Ich bin schuld an dem Verlust vom Paradies. Ich bin schuld, dass die Welt ist so wie es. Ich bin schuld an dem Untergang der Titanic. Ich bin schuld an jeder Massenpanik. Ich bin schuld, dass manche sind zu fett. Ich bin schuld, denn ich bin Skinhead.